ja mehr oder weniger dieses Theorem von der Wert der Abspaltung irgendwie, also was du entwickelt hast, genau, also hat ja schon so in gewisser Weise vorausgesetzt. Also genau, ich weiß es nicht so inwiefern. Also genauso, ich habe dem jetzt teilweise schon folgen können, da ich halt ein Vorwissen habe, aber sozusagen so ganz verständlich war es mir jetzt im Augenblick, und vielleicht gibst du einem noch, also wenn es überhaupt möglich ist, zum Theorien vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Ja, also ich habe es schon versucht, in den Aufsatz zu integrieren, also so zwei längere Absätze reinzumachen, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das also Leuten Mühe bereitet, die halt voraussetzungslos sind. Also bei der Wertabspaltung geht es halt darum, dass sozusagen der Wert, der aus dem Kapitalismus sozusagen wirksam wurde oder entstanden ist, also die abstrakte Arbeit als tautologischer Selbstzweck und in dem Zusammenhang auch die Mehrwertgewinnung und so aus einem Euro zwei Euro machen, sozusagen das als Prinzip, dass das, was im Kapitalismus entstanden ist, was auch so das Thema des marxischen Kapitals im engeren Sinne ist. Und mir geht es jetzt darum, dass von diesem Wert und der abstrakten Arbeit, also das ist jetzt alles sehr schlagwortartig, was ich jetzt da bringe und sehr, sehr vereinfacht, ebenso diese Reproduktionstätigkeiten abgespalten wurden und in die Familie und in die Privatsphäre verlegt wurden sozusagen. Und Liebe, Hege, Pflege und so weiter, das ist also so in dieser Familie irgendwo abgespalten worden sozusagen, vor dem Hintergrund dieser Wertvergesellschaftung als umfassendes Prinzip. Und ich denke eben, dass diese Abspaltung selber sozusagen mit hinzugenommen werden muss und daraus dieses Formprinzip dann formuliert werden muss. Und es genügt dann auch nicht, also Wertabspaltung als Formprinzip ist dann auch nicht was, was sozusagen bloß in einem Arbeits- oder Tätigkeitssinn sozusagen so ein Gesellschaftungsmodus und so eine gesellschaftliche Synthesis herstellt, sondern man kann das zum Beispiel in Form von Diskursanalysen auch nachweisen, dass in medizinischen, philosophischen, theologischen Diskursen, also so in der Moderne, dann halt auch die Frau sozusagen als das minderwertig Sinnliche konstruiert worden ist gegenüber irgendwo so dem her geistig über ich starken rationalen Männlichen. Und das hat eben wiederum auch so eine psychoanalytische, so eine psychische Dimension der Identitätsbildung auch, dass eben im Sozialisationsprozess, zumindest in den bürgerlichen Familien schon im 19. Jahrhundert oder so vor allen Dingen, aber dann auch so in dieser fordistischen Familie, die sozusagen so richtig in der 50er Jahre Familie dann inkarniert war, dass da eben auch in dieser Konstellation so eine Abspaltung des Weiblichen stattfindet, indem eben so der Junge sich also im Kontext dieser ganzen Wertabspaltungsvergesellschaftung als Ganzer sozusagen in seiner individuellen Sozialisation in einem gewissen Alter sozusagen von der Mutter abgrenzen muss, um eine männliche Identität kriegen zu können. Und damit geht eben auch so diese Abspaltung des Weiblichen psychisch gesehen einher, psychoanalytisch gesehen einher. Und umgekehrt ist es so, dass sozusagen das Mädchen sich dann mit der Mutter identifizieren muss, damit eben so dieses idealtypisch gesehen, dieses eine Frau, also eine weibliche Identität dabei rauskommt. Das Ganze kommt nun ins Schlingern sozusagen, also was diese Verteilung der Tätigkeiten angeht, mit dieser Zuweisung Mann Ernährer, Frau, Familienernährer, Frau, Hausfrau, wenn eben in der weiteren Entwicklung der Wertabspaltungsvergesellschaftung, also so die Entwicklung vom Fortismus zum Postfortismus, sozusagen die Kleinfamilie sich auflöst oder zumindest irgendwie erodiert, sagen wir mal so, und Frauen ins Erwerbsleben einbezogen werden, zum Beispiel irgendwie dann auch besseres Bildungsniveau haben und Ähnliches. Und trotzdem ist aber dann immer noch sozusagen diese Wertabspaltung als Grundform selbst noch in ihrer Erosion sozusagen auch empirisch nachweisbar vorhanden, wenngleich auch in modifizierter Form und nicht mehr so in dieser klassischen Form, also so der bürgerlichen Familie. Und zentrale Momente sind da eben auch, dass man das nicht nur ökonomisch fast sozusagen, sondern auch kulturell symbolisch, wo ich zum Beispiel jetzt sagen würde, da hat der Foucault diese Analysen durchaus seine Berechtigung, falls man sie halt eben dann rückbezieht auf diese Wertabspaltungsform und dann eben auch diese psychoanalytische Ebene. Und dass das Ganze dann noch einmal prozesshaft gefasst wird, also in einer historisch, ökonomisch, gesamtgesellschaftlichen Dimension. Das ist vielleicht immer noch ein bisschen, ich kann es jetzt aber nicht anders als so holzschnittartig bringen. Also, wie gesagt, ich habe das Buch geschrieben und da wird es so ein bisschen entfaltet, da in dem Buch Das Geschlecht des Kapitalismus. Ja. Mich würde interessieren, denkst du, deine Wertabspaltungstheorie so hauptwiderspruchsmäßig? Sag nur. Dass quasi sich diese Wertabspaltung auch auflöst, sobald der Kapitalismus überwunden wäre und dass sie nur dadurch begründet ist, oder wie, also wie verhandelt sie das? Also ich sehe das überhaupt so, ich würde so vom Kapitalismus, ich weiß schon, dass ich da manchmal davon rede, also ich habe, weil ich eben auch Darstellungsprobleme dann habe, also bei meiner ganzen Theorie, irgendwie muss man das ja darstellen und irgendwie auch analytisch in Stücken sozusagen servieren, dass überhaupt was ankommen kann. Also ich würde aber irgendwie eigentlich präziser von warm produzierendem Patriarchat reden als Gesamtbegriff sozusagen. Und für mich ist es dann auch nicht so, dass hier gibt es den Kapitalismus und da gibt es das Patriarchat, sondern ich habe den Anspruch, in dieser Kritik, in dieser Wertabspaltungskritik sozusagen eine Metaebene zu besetzen sozusagen. Und wo das für mich nicht so ist, hier ist der Kapitalismus und hier ist das Patriarchat, sondern wie geht es grundsätzlich zusammen, also in der Moderne. Und ich denke in dem Sinne auch nicht, wenn der Kapitalismus weg ist irgendwo, dann ist das Patriarchat auch weg. Ich denke eher, dass man das beides, wie gesagt, eben nicht so dualistisch fassen sollte. Und dass man natürlich, das bedeutet natürlich auch Kampf, ne? Dass sozusagen überhaupt so eine Auflösung dann möglich ist und überhaupt irgendwie nicht bloß der Kapitalismus irgendwie sozusagen angeprangert wird, androzentrisch, universalistisch, sondern die Wertabspaltung selber als zu kritisierendes Prinzip sozusagen grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und von daher gibt es für mich die Frage so nicht. Und das mit dem Nebenwiderspruch löst sich dann ja auch auf, weil das mit dem Neben, wenn du die Wertabspaltung hast, in dem Sinne, wie ich das bestimmt habe, kann es ja kein Nebenwiderspruch mehr sein, sondern wenn es als Formprinzip gefasst wird, ist es und eine dialektische Beziehung zwischen Wert und Abspaltung konstatiert wird, wo das eine ohne das andere nicht gedacht werden kann, dann fällt auch diese Nebenwiderspruchsargumentation in sich zusammen oder wird da unterlaufen oder was weiß ich, wie man es sagen soll. Eine Vorfrage, da ein irritierendes Wort, konstruktives Aufbauprinzip, wie wäre das? Ist nur eine Verstärkung von einem Konstruktionsprinzip her. Was das Besondere? Ich glaube, du meinst, das ist so diese Stelle beim Lukács mit diesen struktiven Aufbauprinzipien und objektiven Gesetzmäßigkeiten. Das hat mit so einem Dekonstruktivismus oder Konstruktivismus da gar nichts zu tun, sondern das meint einfach, dass es sozusagen, dass die Gesellschaft dass das, also ganz platt gesagt, nicht bloß irgendwie so ein Produkt ist sozusagen, oder da Individuen handeln oder sowas, sondern dass in diesem Gesamthandeln sich sozusagen was verselbstständigt. Also so dieser damit ist dieser Fetischbegriff sozusagen gesetzt. Und da ist es so, dass sich das eben verselbstständigt und dass das dann Gesetzmäßigkeiten sind innerhalb der Gesellschaft sozusagen, die man eben, mit denen man rechnen muss oder die sozusagen dem individuellen Handeln vorgelagert sind, selbst wenn es aus diesem Handeln selber erst entsteht. Und so ist es gemeint. Es ist also eine marxistische Argumentation und hat mit Konstruktivismus und Poststrukturalismus oder symbolischen Interaktionismus gar nichts zu tun. Ist natürlich auch schwierig zu verstehen, wenn man jetzt mit den Marx'schen Fetischbegriffen nicht vertraut ist, aber ich kann es jetzt nicht anders sagen. Tut mir leid. Jerome? Zu der Hauptwiderspruchsfrage. Sie hatten ja gerade gesagt, dass Sie das nicht so sehen, sondern von einem wahnproduzierenden Patriarchat sprechen würden. Wird dadurch eigentlich ein kleiner Patriarchat zum Hauptwiderspruch? Und wie würden Sie denn dann auf das Patriarchat wirklich fassen? Soweit ich weiß, ist der Begriff ja relativ umstritten, auch in der zeitgenössischen, feministischen Diskussion. Und von daher würde mich interessieren, wie Sie den bestimmen würden. Also, das ist irgendwie interessant, weil als ich den Begriff nämlich irgendwie verwendet habe, oder irgendwie, also da in dem Buch Das Geschlecht des Kapitalismus, das ist ja 2000 rausgekommen und wurde gegen Ende der 90er Jahre geschrieben. Da habe ich mir dann gedacht, also jetzt denken Sie, die ist ja vollkommen verrückt und irgendwie so eine senile Oma oder sowas, ne, Patriarchat und so, ne. Und der Witz ist aber, und da war es tatsächlich so, da gibt es ganz viele Artikel irgendwie, gerade in den 80er Jahren, wo der Patriarchatsbegriff problematisiert wird. Zum Beispiel, dass das ja der Hausvater war und dass das ja nicht bloß die Geschlechter, also Mann und Frau, umfasst hat, sondern auch noch irgendwo so das Gesinde und so. Ne? Also solche Sachen, und man deswegen das in dem Sinne, wie es die Frauenbewegung verwendet hat, gar nicht verwenden kann. Komischerweise taucht der Begriff jetzt wieder auf. Also zum Beispiel gab es da letztens, habe ich im Freitag gelesen, irgendwie so eine natürlich vollkommen problematische Zusammenkunft und Netzwerkelei von irgendwelchen Managerinnen, und wo dann diese Freitagsfrau, die das besprochen hat, was erstaunt war, jetzt ist auf einmal wieder von diesem Patriarchat die Rede. Ne? Oder zum Beispiel irgendwie wird dann ja auch dann manchmal in der Phase 2 wieder dieses Patriarchat sozusagen als Bezeichnung sozusagen, also so als Strukturbezeichnung in einem feministischen Sinne dann auch verwendet. Ne? Und ich denke mir halt jetzt auch diese ganzen Reflexionen, ja, stimmt das jetzt, und war das jetzt der Hausvater und das Gesinde, und irgendwie war das dann wirklich irgendwie, also Männer, bloß Männer und Frauen, wie es dann irgendwie jetzt halt so in der Moderne ist, der Begriff Patriarchat überhaupt, dieses postmoderne oder dieses moderne Geschlechterverhältnis schon, das finde ich ehrlich gesagt jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig wichtig. Also ich bestimme dieses Patriarchat in einem ganz bestimmten Sinne, und gewissermaßen irgendwie habe ich da einen methodologischen Hintergrund und einen materiellen Hintergrund und einen historischen Hintergrund und einen prozessualen. Und dann denke ich, geht es nicht darum, also was heißt jetzt das im Einzelnen irgendwie oder für irgendwen, also was jetzt Patriarchat ist. Also in dem Sinne geht es mir nicht um irgendwelche Definitionen oder sowas, sondern ich verwende den als Begriff, wo sozusagen diese geschlechtliche Asymmetrie strukturbildend ist, zentral im warmproduzierenden Patriarchat, und versuche das ja zu skizzieren. Und insofern hat es dann einen Inhalt. Und irgendwie, ob man das jetzt Patriarchat nennt oder anders, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Emanuel? Ja, da machst du nicht einen logischen Fehler, wenn du bei dieser Wertabspaltungstheorie sagt, dass von der abstrakten Arbeit auf den Wert bestimmte Anteile abgespalten werden, dadurch eben, was sage ich, der Wert an sich die absoluten allen bestimmten Eigenschaften aber bestimmt ist. Ich habe dich jetzt akustisch nicht richtig verstanden, ganz ein bisschen lang. Der Wert durch die Axiom von allen bestimmten Eigenschaften der Arbeit bestimmt ist, wie kann dann bestimmte Eigenschaften der Arbeit dann abgespalten werden? Ah. Naja, das Problem, also denke ich, ist zunächst einmal, ich meine, das ist natürlich, was du jetzt sagst, das ist natürlich so ein grundsätzliches Problem in der ganzen marxistischen Diskussion überhaupt. Ne? Also inwieweit hat der Wert eine Substanz oder eine Arbeitssubstanz oder sowas. Ne? Und da würde ich jetzt halt schon sagen, dass es gibt ja dasselbe konstruktivistische Ansichten sozusagen vom Wert, ne? Wo der Tausch dann auch irgendwo so als zentrales Moment gesehen wird. Also da würde jetzt zum Beispiel den Heinrich im Grunde genommen, der ja auf Althusser auch aufbaut, also drunter subsumieren. Und da finde ich halt schon, dass so diese ganze materielle Dimension ihrerseits wieder irgendwie verschütt geht. Weil natürlich hat es auch einen materiellen Niederschlag und ich finde auch, dass der Marx da, also gerade im Kapital, keinen Zweifel daran gelassen hat. Ich meine, er hat ja auch immer diese historischen Kapitel dann angefügt und es ist ja nicht nur irgendwas, was sozusagen eine bloße Konstruktion ist. Und wo ich schon sagen würde, wo diese kapitalistische Gesellschaft sich ja dann gerade auch dadurch auszeichnet, dass sozusagen dieser Arbeitsprozess, nicht nur der Arbeitsprozess in einem ökonomischen Sinne sozusagen, sondern auch in einem normativen Sinne, sehr materiell geworden ist. Also du kannst es und zum Grundprinzip auch geworden ist und sich materiell niedergeschlagen hat. Und das hast du also in anderen Gesellschaften eben nicht so. Und insofern ist es nicht einfach was sozusagen einfach von allen Eigenschaften absieht. Also das finde ich problematisch. Ich finde das in dem Zusammenhang auch problematisch, weil du, also bei mir das dann auch so vorkommt, dass du dann irgendwie auch so diese Gleichheitsidee dann so im Hinterkopf hast. Und da glaube ich, das ist dann eine Gleichheit und irgendwie auch ein Absehen irgendwo sozusagen von Eigenschaften und Unterschieden, die sich also innerhalb dieses androzentrischen Kontextes irgendwie schon immer bewegt. Und diese Gleichheits, wir sind ja schon alle immer gleich, also im Tausch oder auf dem Markt oder sowas, da werden ja keine Unterschiede mehr gemacht oder so. Das ist halt dann sowas, da kannst du halt weder Sexismus, noch Rassismus, noch Antisemitismus oder Antiziganismus begründen. Also ich habe ja auch einmal einen Aufsatz über Antiziganismus geschrieben, der mir sehr wichtig ist, also die ganze Thematik. Und da habe ich ja dann auch den Agamben rangezogen. Also nämlich, dass eben so dieses Recht selber irgendwo sozusagen immer Ausschlusscharakter hat und sozusagen das Chaos oder irgendwo so diesen Ausnahmezustand braucht, um überhaupt existieren zu können. Und ich glaube, dass das irgendwie ein sinnvollerer Zugang ist, also das sozusagen links gewendet, eben nicht Karl Schmittisch irgendwie unterlegt. Lass mich aber schnell. Dass das ein sinnvollerer Zugang ist, sozusagen, um viele Sachen da zu verstehen. Und das gerade auch über diese Wert-, Staats- und Abspaltungsschiene dann zu erklären. Ja. Ja, ich meine, also gut, ich gesagt, ich bin nicht von Karl Schmitt aus oder so. Na. Und gut, ich meine, du hast mir jetzt ja quasi einen gewissen Vorwurf gemacht, aber ich würde halt einfach sagen, man müsste halt dann, weil du sagst, ich könnte Sexismus etc. nicht begründen, ich würde halt sagen, man müsste halt sich anders überlegen, wie man das erklären kann. Also ich würde nicht sagen, dass man sich erklären muss oder so. Aber ich finde, du hast dich jetzt auch auf den Markt bezogen und ich würde halt sagen, das schreibt halt sehr bestimmt. Abziehung von einem konkreten Eigenschaften der Arbeit. Und wenn du jetzt auf dieses historische Kapitel und die historischen Kapitel dann eingehst, dann würde ich halt sagen, dass du eine falsche Identifizierung machst von konkreten Abstrakt der Arbeit. Und im Übrigen würde ich natürlich auch davon ausgehen, dass der Wert als solcher nicht existiert, ist wie der Heinrich, aber keine Konstruktion ist, sondern er ist eine unwirkliche Wirklichkeit, die ganz heftig unsere Wirklichkeit bestimmen. Mhm. Die aber auch nicht mal etwas sehr aus den Minuten, die nehmen. Mhm. Halt, ja, da kann man Verschiedenes. Auch, ja. Nicht anders überhaupt ja, den, die, in irgendeiner Weise die Existenz des Herzens erschließen, als wir den Wagen haben. Und mhm. da ist ja, was in dem verschiedenen Moment des Tausches existent und aber nicht im Arbeitsprozess. Ja, also das würde ich jetzt, das würde jetzt aber sehr wegführen von unserer ganzen Thematik. Aber ich denke, dass das irgendwo, also ich würde sagen, dass das nicht so ist, wie du das jetzt sagst. Also ich denke irgendwie gerade, wenn es dir von Marx, wenn es dir das liest, also da von der abstrakten Arbeit zu oder vom Arbeitsprozess zu abstrahieren, da gehört einiges dazu, das Kapital so hinzudrehen. Und ich denke, weil du das angesprochen hast mit der konkreten und abstrakten Arbeit, ich denke halt in der Tat, dass das so ist, das ist natürlich diese Problematik, konkrete und abstrakte Arbeit. Bloß ist es halt so, dass die konkrete Arbeit nicht einfach analytisch irgendwo sozusagen in die abstrakte Arbeit schlüpfen kann. Ich glaube, dass das so ist, dass eigentlich so dieser Abstraktionsprozess sozusagen notwendig diese konkrete Arbeit zur Voraussetzung hat. Und ich würde sogar sagen, noch einen Schritt weiter gehen, dass sozusagen der ganz empirische Arbeitsprozess oder die ja, dass das was ist, was sozusagen selbst noch einmal von dieser Kategorie konkrete Arbeit sozusagen von der noch einmal getrennt werden muss, sozusagen in noch einem weiteren Konkretisierungsschritt, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist eben was tatsächlich, aber was es in der Gesellschaft halt nun einmal gibt. Und irgendwo nicht einmal der Heinrich oder nicht einmal irgendwo, was weiß ich, der Adorno, der hat es ja auch mit dem Tausch oder so, der wird jetzt halt tatsächlich irgendwo... Die schlingern alles so hin und her zwischen Tausch und Arbeit, aber und abstrakter Arbeit irgendwo sozusagen als Wertkonstituenz. Aber nicht einmal die würden jetzt sagen, abstrakte Arbeit ist uns dann halt wurscht oder irgend sowas oder Arbeit überhaupt. Also und auch der Marx nicht. Da musste halt immer gucken irgendwie an welchen Stellen sagt er was. Also wenn er das zum Beispiel im Fetischkapitel sagt, dann hat es einerseits und darstellungsmäßig ist er auch darauf angewiesen. Sozusagen seine Logik, also auf einer bestimmten Ebene seiner Argumentation. Zugleich, wenn du das Ganze aber nimmst, also das ganze Kapital kannst du einfach nicht einfach sagen, das mit der konkreten Arbeit oder mit der Arbeit überhaupt irgendwo, das ist nicht wertkonstituierend. Also, aber ich kann da jetzt da auch nicht irgendwie, da müssten wir dann mit Zitaten, müssten wir uns Zitate um die Ohren haben. Aber ich wäre jetzt eigentlich dafür, dass wir das vielleicht jetzt einmal sein lassen, weil ansonsten kommen wir in so eine Spezialdiskussion. Ich habe dich auch auf der Liste drauf. Also, Paul, du hast dich gemeldet. Ja, genau. Ja, gut, also, das mir fällt es ein bisschen schwer. Genau, ich muss, glaube ich, so ein kleines bisschen ausholen, aber ich tue es kurz zu fassen, um praktisch jetzt mal herauszuholen. Es dreht sich eigentlich um die Stellen der Vermittlung oder Begriff der Vermittlung im Existenzialismus. Und ich finde, also du hast sozusagen oder die Kerngehalte des Existenzialismus ja schon ganz gut dargestellt. Also Tatsache, eben vom Subjekt hier ausgeht und dass es so geht, dass so auf die Welt bezogene Überschreitung der Welt wird. Oder jemals in der Welt sein. Aber ich finde, dass auch der aus dieser Grund die Idee doch erfolgt, dass das eigentlich, also das ist genau bei dem Begriff drinsteckt, dass eigentlich doch eine Sache, also gar nicht davon ausgeht, dass es irgendwie praktisch so eine Welt gibt oder so irgendwas. Unmittelbares gibt, was man irgendwie festhalten könnte. Also passt halt so außerhalb dieser permanenten vermittelten Weltkonstitution, die das Subjekt Sartre schreibt eben, hat der Mensch praktisch nicht nur die Freiheit hat, sondern die Freiheit ist. Frage mich da sozusagen, woher irgendwie der Verdacht kommt, genau das der Existenzialismus ist jetzt sicher in irgendwelchen Unmittelbarkeiten festhalten würde. Und genauso auf der anderen Seite so würde ich sagen, dass praktisch, also gerade der Wunsch praktisch diese diesen permanenten Vermittlungszusammenhang von Subjekt und Objekt irgendwie als Verschmelzung, also irgendwie festzuhalten. Also das wird so wäre halt für mich so gerade was eigentlich ziemlich reaktionär ist. Also was ja auch Ideologien wie dem Antisemitismus. Wie was? Hat auch, also das ja auch eben Ideologien wie dem Antisemitismus ja. So enthalten ist. Also ich glaube, wenn man irgendwie die Dialogie denken will, also da kann man, glaube ich, die Dialogie nicht als Verschmelzung von Subjekt und Objekt denken. Genau, aber gleichzeitig so würde ich also dir zustimmen, dass das sozusagen so auf eine Art ja eine sehr abstrakte Bestimmung des Menschen ist. Aber ich so frage mich, also so auch irgendwie von dieser grundsätzlichen konstitutiven Freiheit, die irgendwie allen Menschen gleichermaßen zukommt, ob diese Idee nicht trotzdem konkret gegeben ist, von der Freiheit her, der eine weder also abstrakten Gleichheitsbegriff hier zu denken, der dann auch sozusagen, also tatsächlich dann Gleichheit, also im utopischen Sinne sozusagen begründen kann. Also so keine Gleichheit, die sich über irgendwelche konkreten Zuschreibungen hier für Deutsch sein, oder dass sich hier bestimmt, sondern nicht bei dieser grundsätzlichen Bestimmung des Menschen irgendwie der ausgeht. So. Das war jetzt aber viel, Paul. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt alles verstanden habe. Mir ist es ja nicht darum gegangen, Subjekt und Objekt zu verschmelzen, sondern gerade im Gegenteil, mir ist es darum gegangen, mit Lukács das in der Vermittlung sozusagen als dialektisches Moment, dialektisches Verhältnis zu begreifen und eben nicht einzuschmelzen. Und für mich ist das so, dass das die Voraussetzung ist sozusagen, um überhaupt über dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis hinauszukommen. Denn dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis ist ja selber was total kapitalistisch, patriarchal sozusagen nicht nur bestimmt ist, sondern auch sozusagen die Verhältnisse durchdringt. Und von daher geht es mir erst einmal darum, das eben nicht einfach aufzulösen, wo ich so den Eindruck habe, dass der Sartre letztendlich das alles in Subjekt auflöst. Und es halt so ist, also ich finde das widersprüchlich, was ich da so gelesen habe. Einerseits soll das da nicht konkret sein, ne? Und auf der anderen Seite soll das dann aber doch irgendwie so recht unmittelbar praktisch, so der Mann auf der Straße, auch irgendwo so dieses ganze Literatur engagé oder wie das heißt, und also dieses ganze, dieses Praxisverständnis ist dann jenseits dieses Formprinzips, wo meiner Meinung nach Handeln, Tat, nicht irgendwie sozusagen in Beziehung zu dieser Wertabspaltungsfetischismusstruktur in Beziehung gesetzt wird, sondern sozusagen reduktionistisch bei sich abstrakt bleibt. Und von daher kann ich halt diesen Freiheitsbegriff auch gar nicht irgendwie viel abgewinnen. Ich weiß nicht, was man mit so einem emphatischen Freiheitsbegriff jetzt da irgendwie anfangen soll. Ich glaube auch, ich habe eigentlich so zum Schluss noch einmal deutlich zu machen versucht, dass man irgendwie auch Antisemitismus sozusagen der ja irgendwie eigentlich darauf basiert, irgendwie so auf diesem, also mit Postone jetzt, sag ich mal, also so im weiteren Sinne, so dieser Affekt gegen das Abstrakte ist. Ne? Und ich habe halt so den Eindruck, dass halt so sozusagen bei den Antideutschen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal dieses Buch gegen Aufklärung hernehme, dass das dann so ist, dass man sozusagen auf der anderen Seite sozusagen auch wieder unmittelbaristisch dann argumentiert. Also dass man sozusagen auch so diesen Fetischbegriff dann schon fast irgendwo, also Handeln nicht innerhalb dieses Fetischzusammenhangs dann mehr verorten will, sondern dass das sozusagen abgekoppelt wird davon. Und das finde ich da halt problematisch, weil da kommt dann letztendlich halt dann doch schon ein ziemlich, ja, ich meine, da kommt dann eigentlich im Grunde genommen, wenn er der Anti-Adorno, so doch was raus irgendwie, was doch ziemlich was anderes ist als der Adorno, würde ich jetzt mal sagen, was ja der frühere Bezugspunkt war. Aber das jetzt noch zu diskutieren, vielleicht können wir das irgendwie beim Bier noch diskutieren, das, weil ansonsten kann man da... Es hat natürlich, es ist so angelegt in dem ganzen Referat, es ist sehr dicht, dass man sich da leicht verlaufen kann. Ja. Ich habe dich auch drauf, aber ganz hinten war noch eine Wortmeldung. Okay. Mich würde eigentlich interessieren, was du von der Kritik an Lucien Garay formuliert hast. Also es ist klar, dass du mit der Zeit immer mehr essentialistisch wurde in deinem Referenzbegriff, aber diese Geschichte mit das Geschlecht, das nicht eins ist, das finde ich eigentlich bis heute eine sehr großartige Theorie, und ich weiß nicht, ob du das zu essentialistisch sehen würdest oder was du an diesem symbolischen System des Patriarchats kritisieren würdest, was sie da entwirft. Also eben von einer Warentauschgesellschaft, die mit Frauentausch letztlich auf Frauentausch basiert. Also, das ist natürlich auch eine recht komplexe Angelegenheit. Also im Übrigen bin ich da auf die Tove Søland, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Tove Søland, die rekurriert neuerdings wieder auf der Irrigerei. Bin ich da eingegangen, also mit ihrem poststrukturalistischen Wertbegriff sozusagen, oder Wertabspaltungsbegriff, da auch in meinem Buch hinten in dem Nachwort. Also das Problem, denke ich irgendwie in der Tat, was du jetzt sagst, und da würde ich dir auch recht geben, und das hat mich eigentlich schon immer gewurmt, denn so dieses, so ähnlich heißt es ja, wenn unsere Lippen sich küssen oder so, ne? Das ist dann immer irgendwie unmittelbaristisch verstanden worden, was ja die Irigaray gar nicht so gemeint hat. Die basierte auf dem Lacan, und das ist ja was auf der symbolischen Ebene sozusagen. Und insofern ist da schon einmal ein riesiges Selbstmissverständnis, nicht Selbstmissverständnis, sondern Missverständnis, oder gewolltes Missverständnis vielleicht sogar manchmal drin, wenn man die Irigaray rezipiert oder so. Oder man hat keine Ahnung und hat es nicht gelesen oder irgend sowas. Und, aber das weiß man, dass das ja essentialistisch ist und wenn unsere Lippen sich küssen und so. Ne? Also gemeint ist die Vagina. Ne? Ja, ja. Und das ist aber halt so bei der Irigaray, da gibt es auch dieses Frauentauschkapitel dann. Ne? Da ist es halt so, der Unterschied zwischen mir und der Irigaray ist halt das, dass die sozusagen diesen Frauentausch hypostasiert, so, also so vor dem Hintergrund vom Lévi-Strauss und auch Lacan und so, und dass sie sozusagen irgendwo sagt, der Wert ist sozusagen irgendwo schon konstituiert in dem Frauentausch. Also sie modifiziert sozusagen den Wertbegriff da. Und ich modifiziere den Wertbegriff nicht, sondern ich sage, der Wert hat in der Abspaltung eben sein abgespaltenes anderes. Und insofern ist diese Geschlechterproblematik nicht was, was sozusagen Wert immanent ist. Und dann hat sie natürlich auch noch die Irrigerei. Das ist natürlich so diese ganze Geschichte vom Strukturalismus und dann gerade auch von Lacan und so weiter und so fort. Sie lässt dann ja irgendwie auch so Produktion oder sowas. Na, das lässt sie ja vollkommen außer Acht. Für sie ist das dann eben so diese Frauentauschgeschichte auf dem Markt. Und insofern hätte ich da was zu kritisieren. Und bei der Irrigerei ist das halt so, da gibt es halt irgendwie, da hat es halt lange Zeit dann irgendwie tatsächlich, kannst du sagen, ja, das ist alles bloß symbolisch gemeint, wenngleich in einer problematischen Art und Weise, aber nicht so platt wie irgendwo so das ist nicht so platt gemeint, wie da irgendwelche Differenz, Kritikerinnen der Geschlechterdifferenz oder so meinen und da Irrigerei angehen. Dann gibt es aber schon einen Umschlagspunkt, wo das dann auf einmal dann tatsächlich konkretistisch wird. Und das ist dann was, wo die Mailänderinnen dann, wo man da bei denen dann ankommt. Und ja, also ich denke, diese Tove Soiland, die hat ein dickes Buch geschrieben, das fällt mir jetzt nicht ein, irgendwas mit Foucault und Lacan und den Historisten oder irgend sowas. Ne? Das kannst du googeln, dann kriegst du das raus. Die rekurriert da drauf und ich finde es auch sehr berechtigt, die Irrigerei jetzt nicht immer so als Differenzdeppeler, also so Idiotin irgendwie hinzustellen, sondern dass die dann ganz grundsätzlichen Zusammenhang meint, ne? Und dass das was anderes ist. Das finde ich schon mal gut, weil mich das auch immer geärgert hat. Na, aber verkehrt ist es trotzdem auf der Welt. Aber es ist manchmal wichtig, sowas zu heben, weil das ist nämlich irgendwo die Soiland, die rekurriert nämlich irgendwie sozusagen auf so einem tieferen poststrukturalistischen Verhältnis, das sozusagen von dieser, wie sie es nennt, amerikanischen Identitätskaprizierung weggeht, à la Butler und wie Queer-Politik und so weiter und so fort. Und dass das wirklich, in gewisser Weise schon so ein gewisses Fetischverhältnis oder sowas dann auch ist. Ne? Und insofern finde ich, freut mich das jetzt schon einmal, dass wir so weit jetzt wieder mal gekommen sind. Bei aller Kritik. Ne? So, jetzt in der vorletzten Reihe und danach Patrick. Ja, ich würde nochmal auf den Begriff des wahnproduzierenden Patriarchats zurückkommen wollen. Wer spricht, wer? Wie ich meine verstanden zu haben mit dem Kapitalismus in der Einsetzung. Wie würdest du das dann historisch verorten oder verortest du das überhaupt historisch? Die Genese quasi des wahnproduzierenden Patriarchats. Naja, da gibt es ja eigentlich genug irgendwie Arbeiten dazu, wo das historisch sozusagen konkret so diese Konstitutionsproblematik sozusagen aufgezeigt wird. Also zum Beispiel das mit den Diskursen, also so von der Claudia Honecker, gibt es da Arbeiten zur Ordnung der Geschlechter. Oder es gibt auch Arbeiten, zum Beispiel, das sind alles dann frühere Arbeiten von der Honecker, irgendwie, wo es darum geht, so zu gucken, irgendwie, was ändert sich eigentlich so vom Übergang von der Vormoderne zur Moderne. Also zum Beispiel in agrarischen Gesellschaften war das so, dass der Mann dann zwar die Vorherrschaft hatte, aber trotzdem war er im konkreten Leben, solange sich nicht so eine Öffentlichkeit in einem großen Maßstab herausgebildet hatte, also wenn der Vergesellschaftungsgrad immer mehr steigt, dass da die Frau irgendwo sozusagen im realen Leben da eben noch wesentlich gleichberechtigter war oder so. Also da gibt es etliche Arbeiten, auf die man da zurückgreifen kann und die das irgendwie auch herausgearbeitet und erforscht haben, also so mit Quellenforschung und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt dir bloß sagen. Also glaube ich, habe da auch einiges erwähnt in dem Geschlechterbuch. Aber das müsste man ja leicht rauskriegen. Also wenn du das googelst oder irgendwie, wenn du da näher einsteigen willst, ich denke, das wäre kein Problem. Also auf jeden Fall denke ich nicht, dass ich da sozusagen was ins Blaue hinein irgendwo sozusagen einfach dogmatisch und axiomatisch feststelle, sondern das gründet sich dann schon auf solche Untersuchungen. Patrick? Ja, du hast vorhin angesprochen, dass der Postfeudalismus so ein bisschen so ein Problem wäre, diese Wertabspaltungstheorie. Nein, ist kein Problem. Du hast gemeint, dass du dadurch, dass das Frauen erwerbstätig werden, aber geht es eigentlich nicht noch einen Schritt weiter? Insofern, dass das, was du auch meinst, was dann abgespalten wird, für diese Eigenschaften auf einmal doch gewichtet werden für die Arbeitswelt und für Anforderungen an das Objekt. Das heißt, dass sowohl Männer als auch Frauen männlich und weiblich zugeschriebene Eigenschaften annehmen und erfüllen müssen. Also auf der einen Seite natürlich sowas wie Durchsetzungsfähigkeit und Disziplin, aber auf der anderen Seite eben Kommunikationsfähigkeit, Teamwork, Flexibilität und so weiter und so fort. Das heißt, dass da ganz neue Anforderungen als Subjekt gestellt werden. Und wenn man dann sagt, dass in so einem Subjekt-Objekt-Verhältnis es zum Vorgang des Objektiven gibt und dass auch das Subjekt halt dementsprechend auch einwirkt und eine gewisse Relevanz und Macht hat, inwiefern dann eben solche Geschlechterdifferenzen tendenziell vom Kapital eben eingeebnet werden, nicht in einem fortschrittlichen Sinne, und dann sich vielleicht eher sowas wie Geschlechtsunterschiede in einer Form von Ideologie, als wäre man noch Subjekt, als wäre man noch Individuum, was ich nicht eingestehen will, dass man doch letztlich ein Austauschbar ist, vielleicht dann auf einmal darstellt. Wie wäre das dann wertabspaltungstheoretisch begründet? Also, oder was würde man dann daraufhin antworten auf solche Tendenzen, die natürlich momentan nur tendenzartig da sind in den Industriegesellschaften, aber sich durchzusetzen scheinen? Also ich glaube, also das irgendwie, dass man Mann und Frau zugleich sein muss, irgendwie, was weiß ich, zu Teamwork da in der Lage und irgendwie zur Kommunikation und alles. Ich glaube irgendwie, dass das eigentlich ein ziemlich sekundärer Gedanke ist. Also für die allermeisten Leute ist es nämlich irgendwo so, dass irgendwo so über so Zeitarbeit, über irgendwelche Jobs, die man irgendwie annehmen muss oder sowas, dass irgendwie sowas überhaupt keine Frage ist. Das ist irgendwie bloß in bestimmten Segmenten der Gesellschaft der Fall. Und denke ich, das kann man nicht irgendwo so verallgemeinern, dass man sagt, die ganze Welt geht dann sozusagen irgendwie so androgyn irgendwo sozusagen zwar nicht emanzipationsmäßig unterlegt dann, aber doch irgendwo sozusagen löst sich dann da das Geschlechterverhältnis aus. Also das glaube ich nicht. Also viel wichtiger finde ich das da habe ich auch einmal so einen Aufsatz geschrieben, die Verwilderung des Patriarchats in der Postmoderne, dass mit dem Obsoletwerden der Erwerbsarbeit und auch so bestimmter Identitätsverständnisse, männlicher Identitätsverständnisse und andererseits so diese Einbeziehung der Frauen ins Erwerbsleben mit dem höheren Bildungsniveau und so weiter und so fort, obwohl sie immer noch schlechter bezahlt werden und so und Ähnliches, dass das sozusagen darauf hinausläuft letztendlich, dass Frauen eigentlich gerade diese eierlegende Wollmilchsau sein müssen. Und ich denke, am ehesten irgendwie ist das so, dass eigentlich Frauen diese Doppelanforderung sozusagen irgendwie balancieren müssen oder irgendwo so das erfüllen müssen. Ne? Und ich denke, halt für Männer irgendwo, denke ich, ist das halt nicht in der gleichen Art und Weise irgendwo so der Fall. Ich meine, wenn man sich einmal trotz aller irgendwo so Männer irgendwie neue Väterdiskussion oder sonst noch was anguckt, ist es halt so, dass bei Trennung halt die Kinder dann doch meistens bei der Mutter sind und dass das eben halt nicht so ein nettes Ei-Dei-Dei dann unbedingt ist, dass der Vater sich da fürchterlich kümmert oder sowas, sondern dass dann halt die Verantwortung hauptsächlich bei der Mutter liegt, ne? Also im konkreten Leben auch. Und ich denke, sowas ist halt viel mehr sich mal anzugucken, lohnender sich anzugucken, als auch so diese Ideologie, jetzt wird da alles gleich, ne? Oder irgendwo so, ja, der Kapitalismus irgendwie, der braucht auch irgendwie so, braucht auch irgendwo so weiche Momente oder irgend sowas. Und wie das dann konkret ausschaut, naja gut, es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen ein billiges Beispiel, aber weil es so schön ist, muss man es doch bringen. Das schaut, also so ein Paradebeispiel ist irgendwo so die von der Leyen, ne? Die da irgendwie wirklich irgendwie Stahl hat, dann irgendwo die größte Brutalität irgendwie so mit du musst mit den Wimpern klimpern und irgendwo so, die Kinder, es geht um die Kinder, irgendwo die größte Brutalität durchsetzt. Und ich finde irgendwie dieses ganze Gerede mit Teamwork und sonst noch was, also ich meine, es stimmt ja auch gar nicht, wenn es so ist, natürlich gibt es sowas, was du jetzt sagst, dann ist es aber immer gleich mit der Prekarität bedroht und es hat auch irgendwo dann was, wo das dann ein zerrissenes, flexibles Individuum ist, das sozusagen gleichzeitig firmenneutral sich immer gleichzeitig im weichen Teamwork wegrationalisieren soll. Ne? Also, und ich denke, das sind alles so Sachen, die man damit bedenken muss. Und diese Entwicklung, glaube ich, muss man irgendwie vor dem Hintergrund der Wertabspaltungsdynamik sehen, die, wo der Markt sozusagen sich im Übergang vom Fordismus zum Postfordismus sozusagen seine eigenen reproduktiven Voraussetzungen, nämlich dieses Abgespaltene, dann nicht mehr kennt und da drüber wischt und die Frauen sozusagen ein Stück weit aus dieser Mutti- und Hausfrauenrolle dann rauslöst und da dann halt sozusagen trotzdem irgendwie noch so eine Geschlechterasymmetrie da ist, die jetzt aber anders ausschaut als in den 50er Jahren, wo Frauen noch einen Rock anhaben mussten, ne, und der Mann im Blaumann oder im Schlips und Binder auftreten musste. Also um das einmal ganz, ganz konkret beispielhaft zu machen. Also ich habe keine weitere Wortmeldung auf der Liste. Gut, dann würde ich nochmal Danke sagen und schön, dass du da warst. Ja, bedanke mich auch.